Träumen warst du da. Und als du schläferst, ist war man nicht wach. Singt man betrunken in den Schlaf. Doktorst du am Kalifat? Treibt jemand fort von hier? Kann es sein, er gelangt zu dir? Schaut man ein neues Serienformat? Sehnst du dich nach einem Zauselbad? In diesem Leben Museum für ausgestorbene Arten und einem Motto ausgestellt in Vitrinen, so wie die Leute 2010 so lebten. Als ausgestopfte Hinterglas mit Artefakten ausgestattet, man selbst sitzt rauchend auf der Couch mit Fernbedienung, Bier und TV. Der für den Glauben alles niederschießt. Relikte aus vergangener Zeit. Jahrhunderte sind seitdem vorbei. So also begegnen wir uns noch nach dem Leben. Glaubenskrieger, man selbst ließ besoffen. Im Kern hat man uns gut getroffen. Verschiedene Spezies kommen und gehen. Hybriden bleiben gelangweilt stehen. Schülergruppen lachen uns aus. So sahen also Primaten aus. Im Begleittext ist zu lesen, sie haben die halbe Welt weggefegt. Die da haben nichts gemacht. Die da alles in die Luft gejagt. Versprach dir doch, Jungfrauen zu lieben.